Wir hätten keine Bandcamper von Beethoven Nummer 2 machen können. Und das, was Johnny Hickman und mich verband als musikalisches Interesse, war das, was man jetzt als Amerikaner bezeichnet. Damals dachten wir, es hieße Roots oder Blues oder Southern oder Country Rock. Das machte niemand, abgesehen von Uncle Tupelo, einigen älteren Bands wie X, den Blasters. Es gab nicht so viele Bands, die es machten. Maybe only Uncle Tupelo, some of the older bands like X and the Blasters and things like that. There weren't so many bands doing that. And in a way, the first. Und gewissermaßen ist die erste Cracker-CD der größte Schritt weg von Kemper von Beethoven gewesen. Später, als die Zeit verging, gab es Songs, die ähnlich wie die von Kemper von Beethoven waren. Doch wir dachten, wir hätten uns etabliert. Einfacher, Roots-Rock-orientierter. Das verloren wir dann wieder und wurden so psychedelisch, wie Kemper von Beethoven waren. And more rock-oriented. But over time we've lost some of that and become a little more psychedelic like Kemper van Beethoven has. Kemper von Beethoven. Kemper von Beethoven in einer Minute? Kemper van Beethoven in one minute, yeah. Ein Hybrid, ein Bastard, Eklektiker der 60er. Maybe if Kemper was the model was more the Beatles, Cracker the model was more the Rolling Stones. Wenn das Modell für Kemper die Beatles gewesen seien, waren die Rolling Stones das Modell für Cracker. Die erste LP von Kemper erschien 1985. Die letzte CD, da ist die Band nicht nur wiedergibt, sondern auch mit Cracker auftritt. Die letzte CD von Kemper erschien 2004. Und deren erster Auftritt in der Bundesrepublik war, wann war das? 1987, in Münster, im Odeon. Im Vorprogramm Michel Schockt. Aber das ist nun wirklich eine andere Geschichte. Cracker. Number seven passed me by. Lucky number seven called my name and passed on by. Well, he came back, don't you know, with his brother six in tow. And that's how number 13 wound up at my side. And that's how I got these lonesome Johnny Blues. How I got these lonesome Johnny Blues. Got the lonesome Johnny Blues, and there's nothing I can do except sing this out. My drive. Grim Reaper pulled his little old Chevrolet right up into the goddamn drive. Just trying to have it come for you, but I want someone who's dear to you, and the price you pay is to remain alive. And stay here with these lonesome Johnny Blues. Stay here with these lonesome Johnny Blues. With lonesome Johnny Blues, and there's nothing I can do except sing this out all very lonesome. Sacked the place for cash, and he wound up taking much more than I owe. And he left me with these lonesome Johnny Blues. Left me with these lonesome Johnny Blues. Oh, with the lonesome Johnny Blues, and there's nothing I can do except sing this sad old weary lonesome Johnny Blues. Johnny Blues, sad old weary lonesome Johnny Blues. Johnny Blues. Auf der ersten Cracker-CD, Brand History, war eine Art Hit, David Lowery. Yes, Teen Angst, yes. First record right out of the box, we were successful. Teen Angst, ja. Mit der Zeile zwischen den Klammern, What the World Needs Now, was die Welt jetzt braucht. Ein wunderbares Lied, ein wunderbarer Text und irgendwann fängt Lowery an zu schreien. Well, yeah, I think the thing about that song is... Nun, die Sache mit dem Song ist die. In der Literatur der USA nennt man das den narrativen Stil, eine Erzählung, nicht den schreienden Teil. Doch dieser narrative Stil, der unzuverlässige Erzähler, er redet über etwas, aber du weißt genau, er lügt. Da ist etwas anderes. But you know, in a way, he's lying, that there's something else. Und in diesem Song sagt er, er brauche einen Drink, ein schnelles Auto, er brauche dieses und jenes. Und dann kommt er zum dritten Vers und es geht, nein, nein, nein, nein, nein. Er will dieses Mädchen. Alles zuvor ist eine Lüge und dann fängt er an zu schreien. Er ist nicht länger mehr der unzuverlässige Narrator. Der Song ist ironisch. Was braucht die Welt? Ein paar Worte der Weisheit wie la la la la la la la la. Was braucht die Welt noch? Einen neuen Folksänger wie er, Lowery, ein Loch in seinem Kopf. Und was ist mit dem neuen Frank Sinatra, den die Welt ebenfalls braucht? Oh, I love Frank Sinatra. You know, he says, I need a Frank Sinatra, you know, you... Oh, ich liebe Frank Sinatra. Wenn die älteren Generationen eine romantische Verabredung hatten, spielten sie Frank Sinatra. Ich brauchte da einen neuen Frank Sinatra, um das Mädchen ins Bett zu bekommen. Das ist die Stelle, wo sich der Song dreht, von er erzählt nicht die Wahrheit zu, er erzählt die Wahrheit. It's not telling the truth, and then he is telling the truth. Starts with me, and that's what Kerosene Head war die zweite CD, 1993. Dann The Golden Age, 1996. Gentleman's Blues, 1998. Garage Door, 2000. Forever, 2002. In Anspielung an den Film der Brüder Joel und Ethan Coen, Oh Brother, Where Art Thou? Zusammen mit der Bluegrass-Band Leftover Salmon, Oh Cracker, Where Art Thou? 2003. Countrysides, ebenfalls 2003. Mal, wie Countrysides sagt, Country, mal Punk, mal eine Form von Bluegrass, mal laut, sehr oft leise. Sie waren gewissermaßen erfolgreich. Yes, in a way, yes. I mean, whenever we would have a song that would be on MTV or on... Ja. Ja, gewissermaßen. Wann immer wir einen Song auf MTV hatten oder im Mainstream-Radio, was ein paar Mal passierte, vielleicht fünfmal. Ja, wir haben einige CDs verkauft, aber sowohl Kemper von Beethoven als auch Cracker, wir spielen seit 20 Jahren in denselben Veranstaltungsorten. In Athens, Georgia spielen wir im 40 Watt Club, in New York im Irving Plaza. Ich denke, das ist ein besserer Weg, Musiker zu sein, denn es erlaubt mir, wirklich einen Beruf, eine Karriere zu haben. Und sie haben sogar ein eigenes Festival. Oh yes, yes. We started this festival, I guess it is now. A festival called the Camp Out. Wir begannen dieses Festival, es ist jetzt eines, dieses Festival mit dem Namen Camp Out, eigentlich als private Party für Freunde und Leute, die für Kemper von Beethoven und Cracker arbeiten und Mitglieder von Kemper von Beethoven und Cracker sind, die alle um die Zeit des Festivals herum, das zweite Septemberwochenende, Geburtstag haben. Wir dachten, das machen wir in Pioneer Town, wo wir ein kleines Haus haben in der Wüste Kaliforniens, ein kleines Nest, 800 Leute, aber es gibt eine richtig gute Honky-Tonk-Bar, die ein altes Country-Erbe hat. Victoria Williams lebt dort, Mark Olson von den Jayhawks, Giant Sand lebten dort eine Weile, Howie Gelb arbeitete an der Bar. Eine interessante kleine Gruppe Musiker und wir meinten, wir machen zwei Abende und laden einige unserer Freunde ein, die von Kemper spielten, ihre Solo-Songs. Wir machten eine Cracker- und eine Kemper-Show und nun hat es sich entwickelt zu, nach zwei Jahren nun. Im dritten Jahr schrieb Frank Black mir und fragte, kann ich auf dem Camp-Out im nächsten Jahr spielen? Ich sagte, natürlich. All the different artists, all the different musicians in Kemper and Van Beethoven and Cracker, you know, they'll play their own solo-songs and we'll play a Cracker-Show and a Kemper-Show. But now it's developed a little more after 2 years, and now the third year, like, you know, Frank Black writes. Es ist tatsächlich ein kleines Festival geworden. Ja, ich nehme eine Zigarette. Es ist also tatsächlich ein kleines Festival geworden. Es ist anders als andere Festivals, denn es basiert auf der Freundschaft zwischen den Bands und hat nicht notwendigerweise damit zu tun, einen Band-Sound zu haben. Because it's based on the friendship connections between the bands and it has nothing to do with necessarily how the band sound. So. Dieser Ort Pioneer Town liegt in der Nähe von Palm Springs. Sonny Bono war dort Bürgermeister. Pioneer Town liegt ebenfalls in der Nähe von Joshua Tree. Dort starb Gram Parsons und eine irische Rockband nannte eine ihrer LPs so. Und Pioneer Town liegt in der Nähe von dem Örtchen 29 Palms. An die englische Band gleichen Namens wird sich niemand mehr erinnern. But yeah, there's a big musical connection to this place. Ja, es gibt eine große musikalische Verbindung zu dieser Gegend. Als ich das Haus dort kaufte, wohnte Jim Lauderdale an der Hauptstraße. Dick Dale lebte da irgendwo und Mary Wilson von den Supremes. Komisch nicht. Es ist ein bisschen wie Woodstock für Los Angeles. Was Woodstock für New York ist, ist Pioneer Town für Los Angeles und für Hollywood. Woodstock is to New York as Pioneer Town is to Los Angeles, Hollywood. If I could just keep my stupid mind together, then my thoughts across the land for you. Drags locomotives to the ocean. so sick, I'm so sick of goodbye, goodbyes. Goodbye. Laurie hat, wie die anderen Bandmitglieder sowieso, andere Dinge gemacht. Produziert, die Counting Crows zum Beispiel. Und er hat mal Anfang und Mitte der 90er mit FSK, mit der Freiwilligen Selbstkontrolle, zusammengearbeitet. Johnny Hickman übrigens auch. Frank Funaro? Yes. Der Cracker-Schlagzeuger war bei, man kann es sich gar nicht vorstellen, bei Dion DiMucci. Yes, he played with Dion, yes. Ja, er hat mit Dion gespielt. I mean, he was the original drummer. Der originale Dion. Ich meine, Funaro war nicht der originale Schlagzeuger. Ich glaube, sie sind aus der gleichen Nachbarschaft in Brooklyn oder in Long Island. Aber er war sein Schlagzeuger eine Weile. Dann war er auch bei den Dictators, einer Proto-Punk-Band, ebenfalls aus Long Island, die Dictators. Er war bei den The Lords, den Brandos. And the Brandos. Und Nils Lofgren. Yeah, Nils Lofgren, of course. And, Nils Lofgren, natürlich. Kenny Margolis, unser Keyboarder und Akkordeonspieler, war bei Mink DeVille und den Smithereens. Kenny ist, abgesehen von Johnny und mir, am längsten bei Cracker. Mink DeVille, the Smithereens, and then Cracker for longer. You know, Kenny is the longest, has been in the band longer than anybody except me and Johnny. Und jetzt haben wir als Bassisten Sal Maida dabei. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Roxy Music, Sparks, er hat mit so vielen Leuten gespielt. Sparks. I mean, I don't know where to begin with Sal. He's played with so many different people. Kim Fowley. Kim Fowley. Na? Yes, Kim Fowley. Kim Fowley. Im Jahr 2006 gab es gleich zwei Cracker-CDs. Fangen wir mit der lustigeren an. Greatest Hits Redux. Oh yeah, absolutely. That's a good story. We did that because. Oh ja, ausgesprochen. Um eine gute Geschichte zu machen, brachten wir unsere eigene Greatest Hits CD am selben Tag heraus, wie Virgin unsere Greatest Hits CD herausbrachte. Das ist die kurze Version. That's the short version of the story. The long version is that we found out from a friend who'd been asked to write the liner notes for the Greatest Hits record, that Virgin was going to put out a new Greatest Hits record. Well, die lange Version ist die. Wir erfuhren von einem Freund, der von Virgin für deren Greatest Hits CD um die Liner Notes gebeten wurde, dass Virgin eine Greatest Hits CD veröffentlichen will. Nun, das war nicht solch ein Problem, abgesehen davon, dass sie diese CD zum gleichen Zeitpunkt veröffentlichen wollten, wie wir unsere CD Greenland. Die andere Sache, die wir spaßig fanden, war, dass Greatest Hits CDs immer nach hinten schauen. Es ist wie, oh, die Band hat nichts Neues zu sagen, also bringen sie eine Greatest Hits CD raus. Wir hatten zudem unseren Vertrag mit Virgin erfüllt. Virgin konnte damit gar keine Greatest Hits CD machen. Aber anstatt das zu tun, was in den Vereinigten Staaten jeder macht, sich nämlich einen Rechtsanwalt nehmen, klagen, vor Gericht gehen und so weiter, sagten wir, was würde Andy Kaufman tun? Dieser Komödiant, Andy Kaufman. Er würde die ganzen Songs noch einmal exakt genauso aufnehmen. We couldn't quite re-record it exactly because there was re-record restrictions on two songs. But we recorded almost exactly every song and then we released it on the same day that Virgin put out their record, which made them very angry. But it's also very funny too. And wir nahmen jeden Song noch einmal auf und brachten die CD am gleichen Tag wie Virgin heraus. Das machte sie sehr böse, aber es ist auch lustig. Und wir hatten die Möglichkeit zu sagen, wir haben eine neue CD, falls Journalisten oder Radio-DJs uns nach dieser verrückten Sache fragen sollten. Im Süden der USA haben wir ein Sprichwort. Wenn du Zitronen hast, mach Limonade. Das taten wir. In the south of the United States, they have an expression, when you have lemons, make lemonade. Okay, that's what we did. Virgin war ihre alte Schallplattenfirma. Und Cracker nahmen tatsächlich eine ganze CD mit alten, allerdings tatsächlich neu aufgenommenen Songs, exakt so gespielt, sagen wir, fast exakt so gespielt wie die alten, auf. Was sagte Virgin? They said we couldn't do that. We said, die sagten, das könnt ihr nicht tun. Und wir sagten, ihr könnt das auch nicht tun. Wir sind quitt. Es kam nichts. Es kam gar nichts. Nothing came of it. Nothing came of it. Die Songs auf ihren, auf Crackers Greatest Hits, sind die besser als die Originale? Well, you should never ask an artist that. That's always a question for the fans. But to me, das sollte man einen Musiker nie fragen. Das ist eine Frage für die Fans. Aber für mich meist ja. Ein Song wie I Saw the Light hat sich ein wenig verändert, nachdem wir ihn Jahre gespielt hatten. Der ist nicht wie das Original. Er hat nicht diese Cracker-Energie unserer Live-Shows. Eurotrash Girl ist ein bisschen anders. Manche mögen die neue Version lieber. Andere sagen, oh, was soll denn das Akkordeon auf dieser Version? Die ist ein wenig mehr Country, diese Version. Andere sind kaum unterscheidbar für meine Ohren und das war der Punkt. Why do you have accordion on this version? It's a little more country, the new version. But some of them are nearly indistinguishable to my ear. And that was the point. Teenangst oder Low, das haben wir exakt genauso gemacht wie bei einer Karaoke-CD, die diese japanischen Studiomusiker machen und die perfekt sind und wirklich wie das Original klingen. You know, these karaoke CDs that these Japanese studio musicians make that are perfect, they sound exactly like the originals. Something You Ain't Got. Cost me a quarter, and the second dance cost me my heart. Now I'm here on this bar stool, like a circle. It ends where it starts, and it goes something like this. Drank all night, now my eyes are black, cause I fought all night. I come stumbling home to sleep alone, but it's alright, yeah, it's alright. And it's hard to tell what it is, what it's not, until it is something that you ain't got. It's something you ain't got. Where I make my home, ate my heart out for breakfast, then I met the day stone, and it goes something like this. Drank all nights and my eyes are black, cause I fought all night. I come stumbling home to sleep alone, and it's alright, yeah, it's alright. Cause it's hard to tell what it is, what it's not, until it is something. Greenland, die letzte Cracker-CD vom Sommer 2006. Die seriöseste Cracker-CD, die ernsteste. It is the most serious record. In some ways people say it is like how Camper van Beethoven and well. Es ist die ernsteste, so Lowry. Manche meinen wie Camper van Beethoven am Ende deren Karriere. Somit war Key Lime Pie die ernsthafteste mit Camper van Beethoven. Ein wenig schwierig beim ersten Hören. Ich will nicht sagen, dass ich es bin, um den es auf Greenland geht, aber einige Dinge, um die sich Greenland dreht, passieren, wenn man in seinen 40ern ist. Man lässt sich scheiden, jemand, der dir nahe ist, stirbt. Du denkst an deine verlorene Jugend, an etwas, das du nicht mehr hast, an Fehler, die du gemacht hast und wünschtest, sie nicht gemacht zu haben. Der Faden, der für mich der interessanteste in der Entstehung der CD war, war der persönliche Faden. Ich habe diese Songs herausgetrennt und daraus die CD aus denen gemacht. And so I began pulling those songs out and made the record out of that. Hier und da ist Greenland nahezu traurig. The guys in the band though said Frank Fanaro, the drummer, he likes Greenland. Die Jungs in der Band, Frank Fanaro, der Schlagzeuger, er mag Greenland so sehr, sagte, mach nicht wieder eine beschissen heitere CD. Ich musste lachen. Because he likes it so much. And I don't think that that's the case. And I think that it's... Die CD ist humorvoll ab und an und der Humor richtet sich gegen mich selbst. Das ist okay. Wenn sie dunkler als so geworden wäre, wäre sie kein Teil des Cracker-Charakters. Sie hätte nicht in den Cracker-Sound gepasst. If it was darker than that, that wouldn't, it wouldn't be part of the Cracker personality. It wouldn't fit with the Cracker sound. Die CD, die sich am meisten verkauft hatte, war Kerosene Head, die zweite, 1 Million Mal. Greenland, die 10. CD, war die, die die besten Kritiken bekam. Vielleicht wird die 11. die schwierigste. Maybe more difficult now, yes. I don't even know where to begin. Vielleicht. Ihr wisst ja nicht so recht, wo damit anfangen. Everybody says she's got it easy, but she's dark, straight to her soul. She's got the kind of trouble that it's hard to tell another. Cause they think that you are jaded or you're spoiled. Well, Dirty Daisies, she's not crazy. Everybody call her a loon, but she's just another sweet dark fruit. She's got the kind of trouble that it's hard to tell another. Cause they think that you are jaded or you're spoiled. David Lowery, so sieht es nach wie vor aus, mag auf Tour zu sein. I do enjoy touring. I like it very much. I like going places. I like going to see things. And in a way it's... And I like going to different countries and different parts. Ich genieße es. Ich mag es sehr. Ich finde es schön, viele Dinge zu sehen. Ich finde es schön, in unterschiedlichen Ländern zu sein. Ich mag es, in Nordamerika unterwegs zu sein und in Europa. Ich war nie in Japan. Ich sollte nächstes Jahr einmal ein. Dieses Reisen war Teil dessen, wie ich aufwuchs. Ich zog immer rum. England, Spanien. Wir haben am Anfang gesagt, mein Vater musste nach Korea, nach Südostasien. Wir blieben mit der Familie meiner Mutter in England, besuchten Europa, also den Kontinent. Auf Tour zu sein, ist vertraut für mich und es ist Teil meines Wesens. Ich mag das Reisen. Ich mag Musik zu spielen. Möglicherweise kann ich nicht mehr so viel machen. Meine Söhne sind... Ich bin geschieden jetzt und muss mich um meine Söhne kümmern. Sie sind in einem Alter, in dem ich öfter da sein sollte. Wenn das Jahr vorbei ist, werden wir nicht mehr so häufig live spielen. Eher so wie eine normale Band, statt dieser verrückten Allzeit-auf-Tour-Band, die wir sind. Vielleicht merken die Leute den Unterschied gar nicht. Ich denke, nach diesem Jahr spielen wir nicht so viel live für ein bisschen. Maybe more like a normal band instead of like the crazy tour all the time band that we are. So maybe people won't notice the difference so much. Vielleicht ja doch. Danke. No problem. Das war Rock etc. mit einer Sendung über die amerikanische Band Cracker von Knut Benzner.